zu Gast. Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Ken Hayakawa, hey, willkommen zurück bei uns bei Labum Deluxe. Servus Sebastian, freue mich, dass ich hier sein darf. Ist ja auch schon wieder eine Zeit her, aber ich denke, einmal im Jahr sollten wir schon mal schauen, was sich bei Schönbrunner Perlen so tut. Gerne, gerne. Also Ken, was tut sich bei dir so? Lauf das Label, produzierst du viel? Ja, es ist eigentlich immer dasselbe. Viel produzieren, viel Musik machen, schauen, dass das Rad nicht stehen bleibt. Okay, Ken, du produzierst ja und mixt und masterst auch für andere Acts und für junge Bands und so. Aber deine große Liebe ist nach wie vor Schönbrunner Perlen. Genau, das ist so das mein Herzstück, wo es wirklich darum geht, an der Materie etwas zu feilen und einfach das Ganze wieder nach vorne zu bringen. Abseits vom Mainstream, von Social Network und Co. Mhm. Das Jahr 2025, was hat das hervorgebracht bei euch? Ganz vieles. Wirklich? Wie viele Releases macht ihr denn so im Jahr? Wir haben jetzt am 30. Dezember den 60. Release gehabt. Den insgesamt 60. Release. Man muss dazu sagen, das Label gibt es offiziell seit 2012. Also schon so seine 13 Jahre, ne? Mhm. Ja, also, wir waren vorher auch schon aktiv, eben aus mehr oder weniger kleines Kollektiv. Mhm. Das Ganze hat dann noch zu MySpace-Zeiten angefangen. Ja. Da habe ich eine zweite MySpace-Seite gegründet, um eine Plattform zu haben für den ganzen Output, den wir so zu dieser Zeit produziert haben. Aber was ja auch interessant ist, du bist ja eigentlich Salzburger ja. Und bist nach Wien gezogen und hast dann ein Label gegründet, das sehr Wien-bezogen ist, ne? Ja, aber das kommt nicht vom Schloss Schönbrunn oder so, sondern wir sind ja von der Schönbrunner Perlen, von der Schönbrunner Straße. Ah. Und da haben wir uns damals kennengelernt. Das war, ich habe mit Hans Staudinger Wohnung gehabt und gegenüber war der Beppo Ton von Komaton. Aha. Und der Gregor Möller. Aha. Und ja, das hat irgendwie nachher so eine gewisse Energie und Dynamik generiert, dass dann ja vieles daraus entstanden ist, wo dann eben auch die ganzen ersten Teammates, auch Dennis Jaschin oder Oberst und Buchner und so weiter. Und da sind eh noch einige, viele davon aktiv. Mhm. Nicht mehr so viel unter Schönbrunner Perlen, aber... Aber es hat auch, Schönbrunner Perlen hat auch so ein bisschen als Sprungbrett gedient für einige Artists, wo du jetzt Oberst und Buchner erwähnst. Ne? Die sind ja sehr aktiv und also auch gut ausgebucht. Dennis Jaschin hat eine total super Scheibe rausgebracht. Ne? Mhm. Aber jetzt sag mal, 2025, du hast auch einen Track mitgebracht. Lass uns den doch gleich mal anhören. Ha? Yep. Wer ist das? Was ist es? Das ist die aktuelle Release von Stefan Liebkind. Mhm. 1000 Miles to Mango Tree. Ist eine energiegeladene Bombe, die eben deshalb auch kurz vor Silvester rausgekommen ist, dass sie gespielt werden kann. Und ja, ist momentan fresh und heiß. Okay, let's go. We'll be right back. Ihr hört FM4 Labum Deluxe. Am Mikrofon Sebastian Schlachter und zu Besuch hier bei uns im Studio ist Ken Hayakawa mit seinen Schönbrunner Perlen. Neue Artists dieses Jahr, hast du neue Artists aufgenommen? Junges, frisches Fleisch sozusagen, oder? Das jüngste Fleisch ist gerade da. Gutinstinkt. Ah, ja. Spricht man das eigentlich so aus? Oder Gutinstinkt. Gutinstinkt. Oder so. Gutinstinkt oder Gutinstinkt, ja. Wir haben ja noch persönlich nicht dazu befragt. Aber das ist momentan der jüngste Zugang. Aha. Und dann haben wir aber eben auch den Pischinger. Ah, ja. Der eben auch jetzt einen eigenen Track und einen Remix gemacht hat auf Schönbrunner Perlen. Aha, sehr schön. Und der ist quasi auch noch fresh in der Crew. Ja. Ist extrem talentiert. Sehr talentiert. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, als ich noch mein Label Vienna Wildstyle Recordings betrieb, hatten wir auch von ihm eine seiner ersten Releases rausgebracht. Ja? Von Pischinger. Geil, Pischinger und der Motor waren das damals. Genau. Und jetzt ist er ja alleine. Ich glaube, er hat sich auch irgendwie einen Van gecheckt und ist mit dem irgendwo auf der Welt. Genau, der Julian, der Motor ist das. Ach so, der hat das mit dem Van. Und genau, der hat sich den Van gebaut in so einen alten Mercedes-Bus mit Studio drinnen und Bett und so weiter und fährt gerade quer durch Afrika. Der Wahnsinn. Da bin ich gespannt, womit er zurückkommt. Schaut mal auf seine Instagram-Seite, das ist extrem interessant. Er macht das extrem gut mit den Videos und spannende Sache. Also okay, das ist aber jetzt der Motor, der Partner in Crime von Pischinger. Genau. Und Pischinger ist jetzt bei euch auch, gell? Pischinger ist bei uns. Mhm. Pischinger hat ja auch einen Best-of Schönbrunner Perlen-Mix gemacht. Hat er da jetzt den Gesamtkatalog durchforstet oder nur die letzten Releases vom letzten Jahr, weißt du das? Nein, den kompletten Katalog. Ja. Also mir war es auch wichtig, dass ich jemanden finde, der irgendwo ein bisschen einen Abstand von Schönbrunner Perlen hat. Ja. Weil würde ich das jetzt selber machen, ich habe so einen anderen Blick drauf. Ich habe viel mehr so Emotionen und gewisse Erlebnisse zu gewissen Tracks und würde das natürlich nicht objektiv entscheiden können. Aber bevor wir uns jetzt den Mix von Pishing anhören, gibt es noch etwas ganz Feines, nämlich von Ken Hayakawa Unreleased Tracks. Es sind Edits. Erzähl doch was darüber. Genau, das sind eigentlich so Edits, die ich so aus persönlichen Gründen gemacht habe, weil sie mir entweder gefallen oder, keine Ahnung, die Phil Collins zum Beispiel, die ist entstanden, ist eine Platte von meiner Schwester. Und seit ich, keine Ahnung, wahrscheinlich 8 bin oder so. Geistert der Track in deinen Ohren herum? Ja, die habe ich oft gehört, schon als Kind und hab noch immer diese Platte zu Hause. Aha. Und ja, da ist wahnsinnig viel persönliche Verbindung und irgendwann habe ich gedacht so, wäre doch cool, da irgendwie so ein bisschen experimentieren, ein bisschen samplen und auf Bandmaschine spielen und so weiter. Und das ist eigentlich dann ein super geiler Edit geworden, finde ich. Aha. Weil ja auch viele junge Menschen mittlerweile das Original jetzt so in dem Sinne nicht mehr kennen. Ja. Und deshalb dann auch viele wieder so einen neuen Zugang zu dem Ganzen bekommen. Und ja, und so bin ich dazu gekommen, dass ich eben ein paar so persönliche Edits mache von verschiedensten Nummern, wo ich sage, die fühlen sich noch immer irgendwo fresh für mich an oder lösen etwas aus. Und ja, und die habe ich eigentlich immer nur aufgelegt. Ich bin ja auflegtechnisch nicht mehr so aktiv. Aber du warst damals sehr aktiv und da hat es sicher immer super funktioniert, gell? Genau, und so war das immer so, dass man so ein persönliches Goodie hat, ein persönliches, das man selber gemacht hat, was irgendwie, was man präsentiert dann den Leuten auf der Tanzfläche. Ja. Na, ich würde sagen, hören wir ein bisschen Musik. Gerne. Und dann melden wir uns wieder. Für euch gibt's jetzt Ken Hayakawa mit seinen Lost and Found Edits in the Mix.